nach Babylon. Hey! Ein weiter Weg in kurzer Zeit. Hey! Schön ist die Jugendzeit. Hey! Von Bulabü nach Babylon. Hey! Von Bulabü nach Babylon. Hey! Ein weiter Weg in kurzer Zeit. Hey! Schön ist die Jugendzeit. Hey! Ohne Idole und Ideale radelt man vorbei an Religionsruinen, Runen übersät. Und es ist so schön. Von Bulabü nach Babylon, hey! Ein weiter Weg in kurzer Zeit. Hey! Schön ist die Jugendzeit, hey! Von Bulabü nach Babylon. Hey! Von Bulabü nach Babylon, hey! Ein weiter Weg in kurzer Zeit. Hey! Schön ist die Jugendzeit, hey! Von Bulabü nach Babylon. Hey! Ohne Idole und Ideale radelt man vorbei an Religionsruinen, Runen übersät. Okay.